Beats. Sechs, fünf, eins, meine Gang, sie nennen mich Trendsetter. Hältst mich für Gott, denn ich weiß, du bist mein Fan, Dicker. Ich mache Krieg im Block, hol mir Tanja an meiner Seite. Komm mit meinem Piratenschiff und schmeiß dich von der Backbordseite. Viertel Ghetto Action, wie ich dich mit Rhymes spuck, ja. Frauen stehen auf mich, mein ich wär so süß wie Zucker. Ich will keine Lady. Ich will ein Blockchick, eine richtige Atzin, die nicht mein Kopf fickt. Mein Ego ist größer als die Schlange vor dem Jobcenter. Bin so gemein, zieh dir sogar einen letzten Cent. Bring deine Freundin zu mir, für sie heißt es Puller gratis. Bei dir kriegt sie mir nicht Schniedel und die Eier klein wie Smarties. Ich bin Viertelboss, jeder fragt mich im Rat. Augenklappe links, ich bin der wahre Pirat. Du bist kein Gangster, friss weiter deine Popel. Das Album ist jetzt fertig, weil ich jetzt hoch will. Frag mich, ob ich kranke? Nein, danke. Siehst du, dass ich schwanke? Nein, danke. Alk an der Tanke? Nein, danke. Nehm ich deine Schlampe? Nein, danke. Frag mich, ob ich kranke? Nein, danke. Siehst du, dass ich schwanke? Nein, danke. Alk an der Tanke? Nein, danke. Nehm ich deine Schlampe? Nein, danke. Ich feuer mein Style, arrogant und geil, weil ich alle Frauen im Block gerne teil. Nenn mich Hauptgeneral, du hast keine Wahl. Ob du am Leben bleibst, entscheidet Kopf oder Zahl. Nenn mich Frauenheld, so wie Charlie Jean. Du bist unbeliebt bei Frauen, wie Ausländer bei Sarrazin. 6-5-1, das ist arroganter Rap, weil ich alle Frauen in eine Schublade steck. Nenn mich Pirate, weil ich mein Life leb. Strange geradeaus, ist doch ein Scheißweg. Unglaublich arrogant, ja der King im Biss. Genau wie WWE Champion The Miz. Yeah, Basso Beats Produktion, deine Mutter eine Hure, du also ein Hurensohn. Böse One der Pirate, eigentlich nur am Bechern. Deine Freunde kriegen aufs Maul, weil sie fresh waren. Frag mich, ob ich kranke? Nein, danke. Siehst du, dass ich schwanke? Nein, danke. Alk an der Tanke? Nein, danke. Nehm ich deine Schlampe? Nein, danke. Frag mich, ob ich kranke? Nein, danke. Siehst du, dass ich schwanke? Nein, danke. Alk an der Tanke? Nein, danke. Nehm ich deine Schlampe? Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke. Nein, danke.